Abschnitt 62 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Mittwoch in Kaschau. 6 Tage lang scheint allerdings der Charakter des Platzes ausgesprochen dörfisch. Aber dies kann den nicht täuschen, der das Namiesti Legionarov, vormals Erzsebet Ter, auch am Mittwoch kennt. Der weiß, wie es am Mittwoch aussieht, darf behaupten, dass diese Stille nicht der eines Dorfplatzes analog ist, sondern der einer Bühne am Vormittag. Alles ist vorbereitet. Versatzstücke werden den Raum in Räume teilen, Kulissen werden endlose Weiten ergeben und die jetzt leere Bodenfläche wird von Wogen der Fülle belebt sein. Hier mündet die Hauptstraße Kaschaus, die des Doms, der Palais und des Verkehrs. Ganz nahe ist das große Hotel der Stadt und die Handelskammer, doch sieht man den Platz solche Nachbarschaft nicht an. Niedrige Häuser sind sein Umriss, die Geschäfte haben, Klammer auf, außer einer Wechselstube, die den europamüden Slowaken in täglich neuen, großen Kreidebuchstaben anzeigt, für wie viel Tschechenkronen ein leibhaftiger Dollar zu haben ist, Klammer zu, keine Schaufenster. Auf Rechen und Haken sind die Waren ausgehängt und bedürfen keines besseren Rahmens. Es sind Mützen, Hüte, Kleider, Hemden. Eine hölzerne Kinoarena, die Zelte zweier Schnellfotografen, eine Zeile von Buden, in denen Bratwürste lockend öffentlich in Bratpfannen geschmort und krapfenähnliches Gebäck feilgeboten wird. Eine Reihe von offenen Ständen der Fleischer. Die beiden Koscheren sind durch Bretterwände von denen der träfenden Nachbarschaft streng geschieden. Einige Weiber haben des Morgens Grünzeug vor sich ausgebreitet. Hier und da wird vor dem Mauthause irgendeine Fuhre abgewogen. So schaut das Theatrum vom Donnerstag bis zum Dienstag aus. Am Mittwoch aber ist's anders. Am Mittwoch ist Vorstellung. Am Mittwoch ist der berühmte Kaschauer Wochenmarkt. Der Jahrmarkt von Plundersweiler, der Bazar von Elbasan, Petticoat Lane und die Munkatschser Valuta Börs sind nichts dagegen. In schmalen Parallelen stehen die Händler. Im Mittelalter hatte jedes Gewerbe seine Straße. Hier ist Mittelalter. Jedoch um wie viel Berufszweige mehr finden auf diesem beschränkten Platz Platz? Um wie viel mehr als in den größten mittelalterlichen Städten? Um wie viel spezialisierter sind wir heute? Es gibt zum Beispiel nicht etwa Verkaufsstände mit ganzen Anzügen auf dem Kaschauer Markt, wohl aber gibt es eine Hosenstraße. Auf einer Matte vor dem Verkäufer liegen Tuchhosen ausgebreitet und Leinengatjes, Lederbeinkleider und Breeches, neue, alte, durchlöcherte, geflickte, glänzende, abgeriebene, gestreifte, pepita, feldgraue, gebügelte, knollenförmig ausgebuchtete und was weiß ich was für Hosen. Sie sind mit Steinen beschwert, denn wenn auch ein leichter Wind keine solide Hose wegblasen kann, eine Windhose ist gewiss kein willkommener Gast in einem Hosenlager. Angrenzend Stadtteil W, das ist der Westen. Er hat reichhaltiges Westenlager aller Breiten und Längen. Manche scheinen nur aus Futterstoff zu bestehen, so schmal ist der Tuchstreifen vorn. Manche wieder sind ganz aus Tuch, so dass man auch hinten Knöpfe annähen und eine goldene Uhrkette dort befestigen könnte. Sozusagen eine Kombination von normaler Weste mit einer von Christian Morgenstern genähten Oste. Rockstraße, Hutweide und Boulevard der Stiefel fehlen in diesem anzüglichen Viertel ebenso wenig wie eine Piazza der abgelegten Damenkleider und Damenhüte. Wer von uns hat sich nicht schon durch eben abgelegte Damenkleider geschlängelt? Aber keiner mit ähnlichen Gedanken wie jetzt. Wir bitten es der Mode ab, dass wir ihr bisher alles zugetraut haben. Diese Kleider können wohl schon überall, jedoch nie in Mode gewesen sein. Trotzdem sind Angebot und Nachfrage so rege und der Lärm so groß, dass man aus diesem Grunde der Straße den Namen einer Rue de la Paix vorenthalten muss. Dagegen könnte über die Bezeichnung der nächsten Querlinie keineswegs ein Zweifel obwalten. Jede gewissenhafte Straßenbenennungskommission müsste ihr unbedingt den Titel einer Avenue der Klüstierspritzen zubilligen. Nicht etwa, als ob hier ausschließlich dieses in keinem ländlichen Haushalte fehlende Instrument gehandelt würde. Nein, auch Bruchbänder, Frauenduschen, Korsette, Monatsbinden und dergleichen Spezialitäten kannst du, schöne Leserin, in ziemlich gebrauchtem und höchst annehmbarem Zustande erstehen. Allein die Klüstierspritzen dominieren in so bedrohlichem Maße, dass sie den Warenmarkt Europas überschwemmen und eine Base in diesem Artikel hervorrufen können. Weshalb dir, falls du damit eingedeckt bist, nur geraten sei, bei Zeiten zu spritzen. Von der Möbelstraße ist die rechte Seite eine Front der Canapés. Sofas aller Art, gesunde, operierte und operationsbedürftige, stehen nebeneinander und nehmen sich im Freilicht maßlos komisch aus. Mir fällt ein, dass ich gestern im Café Slavia auf der Hauptstraße mit dem Chefredakteur des Slovenský východ, Klammer auf, slowakischer Osten, Klammer zu, ein Gespräch über die offiziösen Denkmalsstürmereien geführt habe. Ich erwartete eine scharfe Verurteilung zu hören, aber er zuckte die Achseln. Ja, wenn vor diesen Denkmälern magyaronische Demonstrationen stattfinden. Daraufhin habe ich ihm, der noch nicht so weit im Východ ist, um alte jüdische Witze zu kennen, die Geschichte von dem Manne erzählt, der sich bei seinem Freunde Rat holen kommt. Denk dir, wie ich heute etwas früher aus dem Geschäft nach Hause komme, finde ich meine Frau mit dem Zimmerherrn intim auf dem Kanapee. Das kann ich doch nicht dulden. Was soll ich tun? Schmeiß deine Frau hinaus, riet ihm der Freund. Das kann ich doch nicht. Sie hat doch die Mitgift im Geschäft. Sie kocht so gut. Also schmeiß den Zimmerherrn hinaus. Das kann ich auch nicht. Er zahlt mir 300 Kronen monatlich. Dann ist dir eben nicht zu helfen. Nach ein paar Tagen trifft der Freund den Ehemann. Nun, was hast du gemacht? Alles in schönster Ordnung. Ich hab das Kanapee verkauft. Diese Kanapee-Politik, welche die Josefsdenkmäler in Böhmen und die magyarischen Freiheitsdenkmäler in der Slowakei zu spüren bekamen, haben sich also, wie aus der Fülle der deplaciert placierten Sofas hervorzugehen scheint, auch die Ehemänner des Komitats Abbautsch zum Muster genommen. Die Sackgasse ist hier jene Straße, in der man alte Säcke veräußert. In der Kinderstraße bekommt man jedoch nicht etwa Kinder zu kaufen, sondern alte Saugflaschen, Säuglingshäubchen, Kinderlätzchen, Wickelbänder, Zelluloidklappern und bekackte Windeln. Die Gasse der Schnittwaren ist jene, wo Zwirn, Nadeln, Bandeln und Wäscheknöpfe feilgeboten werden. Die reine Wäschegasse ist nicht jene, in der man reine Wäsche erhalten kann, sondern ausschließlich Wäsche. Zwei dicht besetzte Straßen sind die der echten Handarbeiten, der slowakischen gestickten Tücher und volkstümlich farbenfrohen Bänder und des garantiert hausgesponnenen Linnens. Die Nachfrage ist so groß, dass die Textilfabriken Niederösterreichs und Nordböhmens mit der Lieferung dieser Waren nicht nachkommen können. Eine Alteisenhandlung trägt in riesigen unsichtbaren Lettern die imaginäre Aufschrift zur Diebesbeute. Verkrümmte Haken, glatte Feilen, brüchige Hufeisen, zerbrochene Türklinken, alte Sensen, rostige Maurerkellen, schartige Sicheln bietet ein wild lockiger Zigeuner mit scheuem Blick an, als erwartete er jeden Augenblick von Panduren festgenommen zu werden, weil er das alles zusammengestohlen hat. In Wirklichkeit aber hat ihm ein großes Eisengeschäft in der Mühlgasse diesen Schund in Kommission gegeben, weil es den braunen Sohn der Puster als kreditfähigen, reellen Kaufmann kennt. Dagegen möchten wir, ohne als leichtfertige Verleumder angesprochen zu werden, die Behauptung wagen, dass seine Konkurrentin, die Zigeunerin mit den beiden Signa Laudis auf dem Halsband, dieser Orden nicht durch eine besondere kaiserliche Verordnung erlangt hat. Einer ihrer Verehrer hat sie ihr sicherlich seinerzeit aus dem Felde mitgebracht. Und obwohl er sie einem Toten abgenommen hat, sind diese Ordenszeichen kein so erschütternder Schmuck wie ein anderer, den ein Mädchen im Kaschauer Zigeunerviertel wochentags und sonntags trägt. Ein Collier, bestehend aus etwa 40 Legitimationskapseln von Soldaten. Gefallenen Soldaten. Das Marktgetriebe dringt über die Kaimauern des Legionärplatzes hinaus. In der Peschti-Ut stehen die Wagen, welche Waren und Verkäufer wieder nach Hause bringen werden. Auf dem Schepsi-Körut, Klammer auf, jetzt Moldawska-Okrusna, Klammer zu, wird um Butter, Milch und Geflügel, aber auch um Kartoffeln, Gemüse, Kukuruz und Zwiebeln in erregter, lauter und wilder Weise gefeilscht. Na kupia citronetski susumne, frisne sarubim len desat filaru dusinko. Trotz dieser Beteuerung, dass der Händler nur 10 Heller an den 5 Zitronen verdient, handelt die Käuferin noch 20 Heller ab. Angeheiterte Marktvierranten lungern vor einem Einkehrhaus. Ut aliquid Markt fieri videatur. Sehr gute Laune beherrscht diesen Markt. Sieht man jedoch die Einzeltypen näher an, den kleinen Buben mit dem blaublassen Gesicht zum Beispiel, der in der Spielzeuggasse auf und ab geht, um sein Schaukelpferd zu verkaufen, oder die Zigeunermutter, die ihrem nackten Kinde ein neues Hemd anprobiert, oder einen Händler, der schmerzlich die Losung zählt, oder einen Bauernknecht, der mit berechtigtem Misstrauen seinen Kauf mustert, so kann man sich der bedauerlichen Erkenntnis nicht entziehen, dass die, die im Schleichhandel tätig sind, es immer noch weit besser haben als die, die auf freiem Markt handeln. Wenigstens auf diesem freien Markt. Die Leute, die hier verkaufen, die Leute, die hier kaufen, haben zumeist nichts zu lachen. Nur ein alter, weißbärtiger Jude steht vor seinem Brett und lacht. Lacht ein lautes, meckerndes Gelächter. Er bietet einen Scherzartikel feil. Die hohle Blechfigur eines nackten Knäbleins, das sich durch Druck auf einen Gummiball in einen Mannequin-Piss verwandelt. Stundenlang lässt er das Figürlein spritzen und stundenlang lacht er dazu, um die Vorübergehenden zum Mitlachen zu animieren oder auf die Komik des Spielzeugs aufmerksam zu machen. Sein Geschäft erheischt es, dass er lacht. Von den 10 Hellern, die er für den Verkauf seines Mannequins erhält, ist ein Bruchteil sein Profit. Er lacht von Wochenmarkt zu Wochenmarkt. Er lacht vielleicht schon seit 30, seit 40 Jahren sein berufsmäßiges, gezwungenes Lachen, um ein paar Kaschauer Gassenbuben oder ein paar Slowakenmägde zum Kauf des albernen Scherzartikels zu bewegen. Er lacht und ist wahrscheinlich ein würdiger, ernster, frommer Greis, Vorsteher eines Gebetshauses, hat daheim Kinder und Enkelkinder, die er etwas Tüchtiges lernen lassen möchte. Not, Schwäche und Sorge foltern seinen Kopf, sein Herz und seinen Körper. Und er muss tun, als lache er sich tot über eine pissende Puppe. Ende von Abschnitt 62.